Aber das Beste am Feuer war nicht, dass es Wärme und Licht spendete und Löwen verscheuchte. Nein, das Beste war, dass die Menschen damit kochen konnten. Bevor unsere Vorfahren das Feuer bändigten, nahmen sie ihre Nahrung nämlich roh zu sich. Und das kostete sie viel Zeit und Energie. Erst mussten sie das Essen mühsam zerhacken oder zerreißen und es dann ewig lange weichkauen. Auch die Verdauung war Schwerstarbeit. Ohne große Zähne, einen riesigen Magen und viel Geduld klappte das nicht. Dann kam das Feuer und Essen wurde schlagartig einfacher. Das Erhitzen machte die Nahrung weich. Sie war bekömmlicher, kaubarer und besser verdaulich. Das führte dazu, dass sich die Menschen veränderten. Ihre großen Zähne und großen Mägen schrumpften und sie hatten plötzlich viel mehr freie Zeit. Hast du Lust, den Unterschied selbst auszuprobieren? Dann lass dir doch, wenn ihr das nächste Mal Kartoffeln kocht, eine Ruhe geben. Aber stopp, nicht gleich die ganze Kartoffel in den Mund stopfen. Es reicht, wenn du ein winziges Stück abknabberst. Wahrscheinlich wirst du es eh sofort wieder ausspucken und in den Mund spülen. Schmeckt hart und eklig, oder? Ganz anders als die leckeren Bratkartoffeln, Ofenkartoffeln oder Pommes, die bei dir zu Hause zubereitet werden. Wem du diese leckeren Sachen zu verdanken hast, weißt du ja jetzt. Dem offenen Feuer der Frühmenschen, dem Vorläufer unserer Herde, Öfen und Mikrowellen. Vielleicht war die Erfindung des Kochens sogar der Grund dafür, dass unser menschliches Gehirn wuchs und sich weiterentwickelte. Das behaupten zumindest manche Wissenschaftler. Wie sie darauf kommen? Sie vermuten, dass Lebewesen, die mit großen Zähnen ewig lange auf ihrem Essen herumkauten und es mit großen Mägen noch länger verdauen mussten, nicht mehr viel Energie für ihre grauen Zellen übrig hatten. Und tatsächlich hatten die ersten Menschen, die mit den großen Zähnen und großen Mägen, ziemlich kleine Gehirne. Das änderte sich erst, als sie mit dem Kochen anfingen. Weil sie plötzlich viel weniger Kraft fürs Kauen und Verdauen benötigten, konnten sie die überschüssige Energie in ihre Gehirne stecken. Ihre Mägen schrumpften, ihre Gehirne wuchsen und sie wurden schlauer. Aber einen so gewaltigen Unterschied machte das noch nicht. Ja, es stimmt, der Frühmensch hatte an Intelligenz zugelegt. Er konnte Werkzeuge herstellen, Feuer machen und manchmal sogar ein Zebra oder eine Giraffe erbeuten. Auch vor Löwen und Bären wusste er sich besser zu schützen. Aber das war's dann auch schon. Der frühe Mensch war immer noch ein ziemlich unscheinbares Tier unter vielen. Er war alles andere als der Herrscher über die Welt.